Die Uhren gingen rückwärts. Ein Minutenhold 60 Stunden. Die Sonne geht im Westen auf und im Osten geht's wieder unter. Am Dorf scheint der Mond und in der Nacht scheint die Sonne. Der Himmel ist unten und die Erde ist oben. Die Wolken haben festen Boden unter ihre Face und die Berg flängt davor. Ich laufe auf my hand und wink mit my face. Morgen ist auch nochmal eine Nacht.